Zeugin Paula Rosenberg, Hausfrau, 39 Jahre alt, 92. Verhandlungstag, 24.09.1964. Frau Rosenberg, zunächst Ihre Personalien. Sie heißen mit Vornamen Paula. Ja. Sie sind eine geborene Kompa. Oder Kompart. Kompart. Sie sind wie alt? 39 Jahre. Sie sind verheiratet? Ja. Wohnen in? Berlin N113, Gutwanger Straße 37. Haben Sie einen Beruf? Ich bin von Beruf Kindergärtnerin und bin zurzeit Hausfrau. Hausfrau. Mit den Angeklagten sind Sie nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein. Frau Rosenberg, Sie sind zusammen mit Ihrer Mutter und Ihrem Bruder in Berlin von der Gestapo verhaftet worden. Ja. Wissen Sie noch, wann das war? Ja, vielleicht darf ich hier erzählen, wie es zu der Verhaftung kam. Bitte schön. Im Mai 1942 errichteten die Faschisten auf dem Gelände des ehemaligen Lustgarten in Berlin eine Hetzausstellung gegen die Sowjetunion. Sie nannten sie Sowjetparadies. In dieser Ausstellung wurden die sowjetischen Freunde in einer unerhörten Art und Weise diffamiert. Zum Glück gab es damals schon Freunde der Sowjetunion, die das nicht zuließen. Die antifaschistische Widerstandsgruppe Herbert Baum vernichtete diese Hetzausstellung und verbreitete die Wahrheit über die Sowjetunion. Für diese mutige Tat wurde der Kopf der Gruppe Baum, 26 Männer und eine Frau, hingerichtet. Ja, Frau Zeugin, uns interessiert ja nur, warum Sie verhaftet worden sind. Und Sie sind doch zweifellos verhaftet worden, weil Sie dem jüdischen Glauben angehörten, nicht? Na, gestatten Sie mir bitte, dass ich das zu Ende erzähle, weil das im Zusammenhang mit meiner Aussage steht. Tja, das, bisher konnte ich das nicht feststellen. Nun erzählen Sie mal weiter. Der Kopf der Gruppe Baum, 26 Männer und eine Frau wurden hingerichtet. Es wurde damals behauptet, 5 hätten diesen Brand gelegt und für jeden wurden 250 weitere Widerstandskämpfer und Freunde der Sowjetunion abgeholt. Unter diesen 250 befand sich auch mein Vater. 14 Tage wussten wir überhaupt nicht, wo mein Vater verblieben war. Dann bekam meine Mutter eines Tages einen Brief, in dem stand, dass man sie in Kenntnis setzen möchte vom Ableben ihres Ehegatten und dass er im Mai, also am 29. Mai, mit den anderen 250 verstorben ist. Meine Mutter sagte damals, mein Mann hat man mir genommen, meine Kinder, die lasse ich mir nicht nehmen. Kurze Zeit danach wurden wir aus unserer Wohnung abgeholt. Ja, wann war das? Jetzt interessiert es uns. Wann war das gewesen? Im Juni 42. Am 19. Juni 42. Ja. Wer wurde da abgeholt? Meine Mutter, mein Bruder und ich. Ihre Mutter, Ihr Bruder und Sie? Ja. Und zwar, von wem wurden Sie abgeholt? Von der Gestapo. Und was wurde Ihnen gesagt, warum Sie abgeholt wurden? Uns wurde gesagt, dass mein Vater ein Verräter war und dass wir aus diesem Grund wegkommen. So. Ist Ihnen nicht gesagt worden, dass Sie als Juden verhaftet worden seien? Nein, das ist uns nicht gesagt worden. Wo kamen Sie denn hin? Wir kamen in das Sammellager Große Hamburger Straße. Und wer war da drin in dem Sammellager? Dort waren die Angehörigen der Erschossenen. Waren da nur Juden drin? Ja. Ja. Nur Juden waren in dem Lager. Und deshalb sind Sie auch von diesem Lager aus wohin gekommen? Am 19. Juni wurden wir von dort nach Theresienstadt transportiert. Ja. Also sind Sie doch damals verhaftet worden, weil Sie Juden waren? Ja. Nicht? Ja. Und Sie sind in Theresienstadt angekommen am? Am 20. Juni. 1942. 1942. Ja. Und dort in Theresienstadt lernten Sie diese Anna Gerstl kennen, ja? Ja. Ja, mit ihrer 13 Jahre alten Tochter und haben sich dieser Frau näher angeschlossen? Ja, das war so, wir waren in einem Gebäude zusammen untergebracht, ja, in einem Raum. Und ich hatte mich mit der Tochter angefreundet, weil die ja fast in meinem Alter war. Ja, und Sie kamen dann zusammen mit der Frau Anna Gerstl, wann nach Auschwitz? Ich möchte bitte dazu noch bemerken, dass auch der Vater, also der Herr Gerstl, war auch dabei. Auch dort war. Ja. Ja. Und Sie kamen dann zusammen, wann nach Auschwitz? Ende 44. Ende 44. Sie haben mal gesagt, Ende September oder Anfang Oktober. Ja. Das kann im stimmen. Herbst, ja. Und zwar kamen Sie in Auschwitz in welches Lager? Birkenau. Können Sie uns noch das Lager näher beschreiben, also was es für eine Bezeichnung gehabt hat? Nein, das kann ich nicht. Wir kamen in Birkenau an. War das das sogenannte Theresienstädter Lager? Nein, nein, das weiß ich nicht. Sind Sie zusammengeblieben in dem Lager? Das heißt also Kinder, Mütter, Männer, Frauen? Nein, als wir dort ankamen, da standen die SS-Offiziere über der Lagerstraße verteilt. Sind Sie mit dem Zug angekommen? Ja, mit dem Zug. Und wo sind Sie ausgeladen worden? Auf der Rampe in Birkenau. War die schon in Birkenau, die Rampe? Ja. In dem Lager Birkenau? Im Lager nicht, also ich, das kann ich nicht. Sehen Sie mal, wenn Sie da an die Wand sehen, da sehen Sie eine große Karte. Und unten an der Karte sehen Sie ein rotes Gebäude, braunrotes Gebäude. Das ist das Eingangstor zum Lager Birkenau. Ja. Und durch dieses Tor, da gehen Eisenbahnschienen durch. Und diese Eisenbahnschienen, die enden dann kurz vor den Krematorien. Und nun wollte ich von Ihnen lediglich wissen, ob diese Rampe, das heißt diese Leitung zwischen den Baracken in Birkenau selbst damals schon gewesen ist oder ob sie noch vor dem Lager ausgeladen worden sind. Also wir waren so stark erregt, dass ich also das jetzt das nicht heute mehr nicht so mehr genau wissen. Na schön. Also jedenfalls, Sie wurden ausgeladen und wie groß war denn ungefähr Ihr Transport? Das waren also sehr, sehr viele Menschen. Sehr eine viele Menschen. Zahl. Sie können uns nicht ungefähr eine Anhaltspunkt Zahl nennen und wie ja, viele Wagen waren es denn ungefähr? Wie viele Eisenbahnwagen? Wie viele Eisenbahnwagen, das weiß ich wissen auch, Sie nicht. Auch nicht. Ich weiß nur, wir sind in einem Viehwaggon dort angekommen und wir waren sehr eng in diesen Waggons zusammengepfercht. Hm. Ja. Nun sind Sie also dort ausgeladen worden und nun wollten Sie gerade erzählen, da standen auf dieser Straße oder auf diesem Platz neben den Eisenbahnwagen SS-Offiziere, ja? Ja. Und wie ging es dann weiter? Das war so, wir hatten uns, wie ich vorhin schon gesagt hatte, mit der Familie Gerstl besonders zusammengetan, ja, im Lager. Und noch dazu, wo wir erfahren hatten, dass die Familie Gerstl Verwandte sind von einer Familie Dittner, mit der meine Mutter in Berlin schon befreundet war. Ja. Und wir wollten auch im Lager dort zusammenbleiben. Als wir aus den Zügen raus mussten, da haben wir uns aneinander gehalten. Ja, und da standen die SS so über der ganzen Lagerstraße verteilt. Und sie machten nur eine Handbewegung, also rechts und links. Und das bedeutete entweder den Tod oder ins Lager selbst. Meine Mutter sollte auf die andere Seite gehen. Und da habe ich mich an sie geklammert und habe gerufen, also ich möchte bei meiner Mutter bleiben. Da wurde ich durch einen SS-Offizier von ihrer Seite gerissen bekam einen Faustschlag und wurde mit dem Fuß getreten, also mehreren, nicht nur einen. Und mir wurde von einem SS-Offizier, der in unmittelbarer Nähe davon stand, nachher gesagt, der mich auch geschlagen hat, dann, da kommst du auch noch hin. Wir gingen dann ins Lager und mussten uns dann entkleiden. Dann kamen mehrere SS-Offiziere durch den Raum und ich sagte zu einer Häftling, zu einer Frau, die damit beschäftigt waren, diese Sachen vorzuschaffen, wer ist das? Weil das der Offizier war, der meine Mutter auf die andere Seite geschickt hat. Und mir wurde gesagt, das ist Capesius, der Apotheker. Sei. Ja. Nun, Frau Zeugin, haben Sie diesen Offizier oder diesen Führer, den Sie als Dr. Capesius bezeichnet bekommen haben, später noch einmal gesehen? Nein, den habe ich gesehen, dort, wo wir uns ausziehen mussten. Wie Sie sich ausziehen mussten? In der Baracke? Ja. Was tat er denn da? Na, dort war er beschäftigt, da mit anderen zu sprechen, also was er von denen wollte, das habe ich nicht mitbekommen. Hat er Ihnen irgendetwas hat er Sie angewiesen, irgendetwas zu tun? Hat er Ihnen etwas befohlen oder etwas zu Ihnen gesprochen oder so? Nein, mich persönlich nicht. Er sprach mit anderen. Mhm. Ich habe ihn nur wiedererkannt, das Gesicht habe ich mir eingeprägt, der meine Mutter von mir gerissen hat. Ja. Und auch die Hertha Gerstl von ihrer Mutter getrennt hat. Ist das derselbe, der Sie auch geschlagen, weggestoßen und getreten hat? Nein, das war er nicht. Das war er nicht. Nein. Ist das derselbe, der geantwortet hat, da kommst du auch noch hin? Der zu mir gesagt hat, da kommst du auch noch hin, der hat mich geschlagen. Der hat Sie geschlagen? Und den habe ich bei einem der späteren Appelle im Lager wiedergesehen und habe ebenfalls von einem Häftling erfahren, wer das ist. Nämlich? Nämlich Höcker. Sagen Sie bitte, der Offizier, der zu Ihnen gesagt hat, da kommst du auch noch hin, war das, soll das jetzt Capesius gewesen sein oder Höcker? Höcker soll das gewesen sein. Wie heißt der Mann, den Sie eben genannt haben, Höcker? Ja. Ja? Ja. Warum haben Sie bei Ihrer früheren Darstellung den Mann Nöcker genannt? Na, das muss ein Versehen der Schreibweise sein. Aha. Denn der Name, der war mir ja von Anfang an bekannt. So. Und dann sind Sie in das Lager Birkenau gekommen. Und wie lange waren Sie dort? Dort war ich bis Anfang 45, also Ende 44, Anfang 45. Ja, vielleicht, ich hatte in der Erregung etwas vergessen, was für mich der schrecklichste Eindruck war, als ich in das Lager Birkenau kam. Wir sind aus dem Zug ausgestiegen, schon wie ich vorhin geschildert habe, dass wir voneinander getrennt wurden und gingen dann ins Lager. Plötzlich kam ein Auto angefahren mit einem SS-Offizier und der Reifen platzte an dem Auto. Und wir mussten dieses Auto schieben. Vor einer Baracke stand ein, also Sie wissen ja, dass eine Blocksperre war, wenn Transporte ankamen und dass kein Häftling diese Baracke verlassen durfte. Aber ein Häftling stand vor der Baracke. Da stand ein Strauch vor dieser Baracke und dahinter eine Frau, ein Häftling. Und sie zeigte uns wie ein Tier, als ob wir was zu essen hätten. Eine Kameradin, die noch eine Konserve aus dem Zug mitgenommen hatte, die warf ihr das zu. Der SS-Mann, der hat nicht gesehen, wer das geworfen hat, aber dass der Häftling was aufgenommen hat. Er zog seinen Revolver und schoss auf diese Frau. Ja, er traf sie mitten ins Gesicht. Und sie stürzte blutüberströmt zusammen. Das war mein erster also der zweite schreckliche Eindruck nach dem Aussuchen zu den Selektionen. Ich hatte sehr große Angst. Ich war ja damals noch fast ein Kind. Und das war mein erster Eindruck. Und ich muss sagen, im Lager selbst habe ich so viel Schreckliches gesehen, was man also kaum beschreiben kann. Ich war auch Augenzeuge davon, wie viele, viele Menschen für die Vergasung ausgesucht wurden. Denn es waren fast täglich Appelle und jeder Appell war praktisch damit verbunden, dass für die Selektion ausgesucht wurde. Wer hat das gemacht? Die SS. Wissen Sie nicht, wer das im Einzelnen war? Nein. Waren Sie dann auch auf dem Block 10 in ja. im Stammlager? Ja. Und mir wurden Experimente vorgenommen. Und ich bin dadurch seit 1945 nicht mehr arbeitsfähig. Sagen Sie mal, Frau Rosenberg, hatten Sie sich das, was Sie heute hier aussagen wollten, aufgeschrieben vorher? Nein. Nein. Hat es Ihnen jemand anders aufgeschrieben? Nein, das hat mir niemand aufgeschrieben. Hatten Sie das nicht auswendig gelernt, was Sie heute sagen wollten? Nein. Wie kommen Sie darauf, Herr Vorsitzender? Nun ja, also. Denn wir das ist so ja eine schreckliche Tatsache, das habe ich ja erlebt. Ja. Und. Schön. Ich habe keine Fragen mehr an die Zeugin. Das vergisst Frau man Zeugin, nicht. Mir ist noch nicht ganz klar geworden, was die beiden, die Sie genannt haben, Capesius und Höcke auf der Rampe gemacht haben. Wollen Sie das bitte noch mal wiederholen? Was hat Capesius gemacht zunächst? Oder der Mann, der Ihnen später als Capesius bezeichnet worden ist? Er hat ausgesucht, wer ins Lager geht und wer ins Gas geht. Und wer hat Sie von Ihrer Mutter weggerissen? Höcker. Das war Höcker. Und wer hat Ihnen Höcker oder den Mann, der Sie weggerissen hat, als Höcker bezeichnet? Das waren Kameraden. Ich habe vorhin gesagt, dass ich ihn bei einem der Appelle wiedergesehen habe, dass ich einen Häftling gefragt habe, wer das ist, die schon längere Zeit im Lager waren. Und die haben mir gesagt, wer das ist. Also bei einem Appell ist Höcker dabei gewesen? Na, sie kamen durchs Lager und haben ja die Appelle abgenommen, nicht? Also Höcker hat im Lager einen Appell abgenommen, sagen Sie? Ja. Ja? Ja. Wissen Sie, was Höcker für eine Stellung im Lager gehabt hat? Ja, er war der Adjutant. Er war der Adjutant. War es denn üblich, dass der Adjutant Appelle abgenommen hat im Lager? Nein, aber es gab manchmal Situationen, wo der eine oder andere dabei war. Und in welchem Lagerabschnitt war das, dieser Appell? In Birkenau. Ja, in Birkenau. Ja. Wissen Sie nicht mehr den Lagerabschnitt? Da Nein. gab es also verschiedene Abschnitte, A, B, C, D, E. Nein, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht mehr. Und in welchem Zeitraum war das nach Ihrer Ankunft auf der Rampe? Na, also das haben sich dort solche Szenen abgespielt, dass man keine genaue Zeit... Ja, also ungefähr war es nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten. Dieser Appell? Ja, dieser Appell, wo Ihnen der Offizier als Höcker bezeichnet worden ist. Das waren Tage danach. Das waren Tage danach. Ja. Und Capesius ist Ihnen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, unmittelbar nach der Selektion in einer Baracke, wo Sie sich entkleiden mussten, als Capesius bezeichnet worden. Ja. Ist das richtig? Das ist richtig. Und wer hat Ihnen den Namen Capesius gesagt? Ein Häftling, eine Frau. Eine Frau? Ja. Ist die mit Ihnen in dem Transport gekommen oder was hatte die für eine Funktion? Nein, sie war schon längere Zeit im Lager Birkenau und sie hatte dort die Aufgabe, die Kleidungsstücke dort mit wegzuschaffen. Mhm. Dankeschön. Noch Fragen des Gerichts? Bitte schön. Sie sagten vorhin, Sie seien weggekommen aus Auschwitz Ende 44 oder Anfang 45. Ja. Wo kamen Sie denn dahin? Da kam ich ins SS-Zwangsarbeitslager nach Freiberg in Sachsen. Da kam es nach Freiberg in Sachsen. Ja. Und als Sie da wegkamen, aus welchem Lagerabschnitt sind Sie weggekommen? Sie sagten ja vorhin dem Herrn Vorsitzenden, Sie seien auch in Block 10 gewesen. Wo waren Sie, von wo aus kamen Sie weg aus Auschwitz? Ich kam nachher von Birkenau weg. Von Birkenau aus? Ja. Und können Sie sich erinnern, wann und wie lange Sie im Stammlager waren? Also im Block 10. Im Block 10, ja. Das handelte sich um Wochen. Wochen, meinen ja. Sie? Da waren Sie von Birkenau dorthin gekommen? Ja. Und dann? Und kam dann wieder nach Birkenau zurück. Und aber in welchem Lagerabschnitt Sie damals waren, wissen Sie nicht mehr? Nein. Haben Sie in der Zeit, in der Sie in Birkenau waren, gearbeitet? Nein. Nicht gearbeitet? Nein, Nein. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie lange Sie insgesamt in Birkenau waren? Nein, das war, also ich kam im Herbst dorthin, nicht? Herbst 44. Herbst 44, Sie sagten ja. Wohin? September, vielleicht auch Oktober. Ja, und bin dann eben bis Anfang 45 dort gewesen. Sie sagten vorhin Ende 44 oder Anfang 45 dort gewesen? Ende 44, Anfang 45. Und da waren Sie einige Wochen im Block 10? Ja. Und gearbeitet haben Sie nie? Nein, gearbeitet habe ich gar nicht. Haben Sie außer diesen beiden SS-Führern, die Sie genannt haben, sonst irgendjemand im Lager kennengelernt, mit dem Sie in nähere Berührung kamen? Ich denke vor allen Dingen an die Leute, die für das, was im Block 10 geschah, verantwortlich waren. Können Sie da uns irgendeinen Namen nennen oder kennen Sie da niemand? Nein, da kenne ich niemand. Haben Sie von niemand erfahren, wie er heißt? Nein. Nicht, danke schön. Herr Rismal Amann. Ich habe keine Frage. Sagen Sie, Frau Rosenberg, Ihre ja. Mutter, welchen Glauben, welche Konfession hatte die? Sie war Jüdin. Sie war Volljüdin? Ja. So war Ihre ganze Familie volljüdisch? Meine ganze Familie. Ihr Vater war auch Jude? Ja, mein Vater auch. Aha. Auch meine Angehörigen, wo der überwiegende Teil auch. Ich möchte noch mal darauf zurückkommen. Sie schilderten die Zusammenhänge Ihrer Festnahme und sahen Sie darin, dass Ihr Vater erschossen wurde im Zusammenhang mit dieser Beseitigung der Ausstellung. Damals im Urlaub war das wohl gewesen. Ich weiß nicht, Herr Rismal, ob Sie das nicht falsch verstanden haben. Sie hat gesagt, zunächst wurden dieses Komplott wurde erschossen und dann wurde für jeden Einzelnen wurden so und so viele andere verhaftet, nicht? Ja, der Kopf der Gruppe Baum wurde hingerichtet. Ja, aber da war der Vater nicht dabei, sondern der Vater war nachher bei den anderen dabei, die 250 weitere Antifaschisten. Sie weiß nicht, wie der Vater zu Tod gekommen ist. Sie hat lediglich die Nachricht bekommen. Recht, das nein, entschuldigen Sie, ich weiß, wie mein Vater zu Tode gekommen ist. Das erfuhren wir nicht bei der schriftlichen Benachrichtigung meiner Mutter, sondern in Theresienstadt wurden wir in der Magdeburger Kaserne auf dem Hof zusammengenommen, alle Angehörigen von den Erschossenen. Und dort wurde uns in einer scheußlichen Art und Weise mitgeteilt, dass unsere Angehörigen nach Lichterfelde transportiert wurden und dass sie dort ihr eigenes Grab schaufeln mussten und einen Genickschuss bekamen. Frau Rosenberg, der Herr Vorsitzende hat Sie berechtigterweise darauf hingewiesen und auch gefragt, dass in der großen Hamburger Straße ja zunächst die jüdischen Menschen zusammengefasst wurden, die ihrer Zugehörigkeit zum Judentum wegen weggebracht wurden. Ja. Während Sie es so darstellten, als ob Sie wegen des Zusammenhangs mit Ihrem Vater weggebracht wurden. Ja. Das möchte ich noch einmal auch. Das natürlich ist das, muss uns das auffallen, die wir wissen, dass im Allgemeinen in der großen Hamburger Straße diese sogenannten Judentransporte, ich möchte diesen Ausdruck, diese Transporte jüdischer Menschen, die dann nach Theresienstadt oder in die anderen Lager gekommen waren. Aber Sie stellten es zu Anfang und auch hinsichtlich der Schilderung dieser Ausstellung und der Beseitigung der Ausstellung so dar, als ob Ihre Festnahme, beziehungsweise die Festnahme Ihrer Mutter, wie alt waren Sie denn damals? Ich war 16,5, knapp 17 Jahre. Aha, Sie waren also noch nicht 17. dass also die Festnahme ihrer Mutter und der Kind und von Ihnen zurückzuführen war darauf, dass Ihr Vater im Zusammenhang stand mit dieser Ausstellung und mit den Maßnahmen der Gestapo, die die mittelbar und unmittelbar und mittelbar hatte. Das möchte ich aufklären. Sind denn mit Ihnen zusammen damals in der Hamburger Straße auch andere Menschen gewesen oder nur diejenigen, die mittelbar deren Angehörige im Zusammenhang mit der Ausstellung erschossen wurden? Ja, das waren alles waren jüdische Menschen, die aber aufgrund dieser Sache weggekommen sind. Wir gehörten zu zwei deutsche Transporte von diesen Erschossenen kamen nach Theresienstadt. Aha. Und deswegen, jetzt hören wir erst in dem Zusammenhang, dass Sie in Theresienstadt bei der Ankunft in der Magdeburger Kaserne zusammengeholt wurden. Und da wurde nochmal Bezug genommen auf diese Vorgänge der Ausstellung. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass meine Mutter hier ein Schreiben erhalten hatte, wo ihr mitgeteilt wurde, dass mein Vater mit den anderen 250 verstorben ist. Aber in Theresienstadt selbst bei diesem Zusammennehmen wurde uns mitgeteilt, wie mein Vater ums Leben gekommen ist. Aha. Und Sie meinen, dass also die Festnahme, Ihre Verbringung nach Theresienstadt nur zurückzuführen ist auf die Tatsache, dass Ihr Vater in diesem Zusammenhang erschossen wurde? Na, also wir wussten, dass wir als Juden sowieso wegkommen würden. Aber das war eine Tatsache, dadurch kamen wir eben früher weg. Aha. Und deswegen haben Sie das hier geschildert. Ich möchte nun Folgendes von Ihnen wissen. Sie waren also von Herbst 1944 bis wann 1945? Bis Ende. Ende 1944, Anfang 1945. Anfang Januar 1945. Im Lager in Auschwitz. Der Ersatzrichter hat Sie schon danach gefragt. Sie kennen keinen anderen Namen der SS-Angehörigen, die in dieser Zeit mit Ihnen zu tun gehabt haben? Ich habe weitere Fragen daran anzuknüpfen. Ist es überhaupt? Deshalb spielt doch gar keine Rolle. Ist doch beantwortet. Der Ergänzungsrichter hat lediglich gefragt, ob Sie im Block 10 andere Leute hat kennengelernt, die sie uns mit Namen noch nennen könnte. Diese Frage geht weiter. Sie geht dahin, ob sie überhaupt noch andere Namen von SS-Leuten kenne. Und es schließt sich dann die nächste Frage an, wenn ich das zur Begründung sagen darf, warum sie dann nur die beiden Namen kennen. Das ist doch, Sie sind also von Herbst 1944 bis Januar 1945, Sie sind immerhin 4 Monate in Auschwitz gewesen. Wir werden dann noch etwas Näheres hören, wo Sie gewesen sind. Ich hoffe, dass Sie uns das etwas näher sagen werden. Aber ich möchte gerne wissen, wenn Sie keinen anderen Namen wissen, deswegen habe ich zwangsläufig, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, die Frage gestellt, warum kennen Sie dann nur diese beiden Namen? Und warum kennen Sie keine anderen Namen? Für mich war das Schrecklichste, dass meine Mutter von mir getrennt wurde. Und diesen Mann, der das getan hat, also da war ich sehr stark interessiert daran zu wissen, wer das war. Und darum habe ich auch einen Häftling gefragt und mir wurde der Name genannt. Noch dazu, wo ich ihn kurze Zeit danach in dieser Baracke wieder gesehen habe. Und der andere, der mich von meiner Mutter weggerissen hat, das war ja auch ganz kurz danach. Dadurch waren mir diese beiden besonders bekannt. Ne? Gut. Sie sind nach Block 10 gleichgebracht worden? Nein, nicht gleich. Sondern? Sondern nach kurzer Zeit, wo ich in Birkenau war. Und was geschah da mit Ihnen? Was war in diesem Block? Dort wurden Versuche an mir gemacht. Wer machte die Versuche? Ein SS-Arzt, aber wer das war, weiß ich nicht. Wurde der Name nicht genannt? Na, ich habe nachher Namen gehört, aber das weiß ich nicht genau und darum kann ich das auch nicht sagen. Aha. Und was für Versuche wurden denn mit Ihnen gemacht? Sprechen Sie bitte zum Gericht. Ich bin gespritzt worden und geschnitten worden. Mein ganzes Bein ist kaputt dadurch und ich bin seit 1945 dadurch nicht. gehen. Aber nach einer gewissen Zeit musste ich ja dann wieder gehen, weil ich ja dann von dort ins Lager Birkenau zurückkam. Und dann musste ich ja wieder laufen. Wie lange waren Sie schwer denn in und so schmerzhaft, wie das war. Wie lange waren Sie in dieser Experimentierbaracke? Einige Wochen. Einige Wochen? Ja. Wer hat Sie denn dazu ausgewählt? Mussten Sie, wie geschah denn die Auswahl? Wann geschah die Auswahl? Bei einem der Appelle, die täglich stattfinden, wurde ich ausgesucht. Von wem? Von einem SS-Offizier. Und wann das gewesen war, nach Ihrer Ankunft, können Sie uns das sagen? Ist da lange Zeit vergangen oder kurze Zeit vergangen? Na, das können 3-4 Wochen gewesen sein. Sprechen Sie bitte ins Mikrofon. Das können 3-4 Wochen gewesen sein. Nach 3-4 Wochen nach Ihrer Ankunft wurden Sie ausgewählt. Ja. Wie lange blieben Sie in der Experimentierbaracke? Dort auch ungefähr so eine Zeit. Und dann kam ich wieder zurück. Dann kam Sie wieder in Ihre Unterkunft zurück? Ja. Und in Ihrer Unterkunft brauchten Sie nicht zu arbeiten? Nein, ich habe während der ganzen Zeit in Birkenau nicht gearbeitet. Weil Sie ausgesucht waren für die für diese Versuche? Nein, auch die anderen, die mit mir von Theresienstadt dorthin gekommen waren, die haben alle in Birkenau nicht gearbeitet. Ich danke, ich habe keine das Frage. Keine Frage. Herr Richtermann, Dr. Stolling 2. Frau Rosenberg, hatten Sie eine Häftlingsnummer? Nein, das waren zwei Transporte, die nach Birkenau kamen, die keine Nummern eintätowiert bekamen. Ja, nachher habe ich gehört, dass diese zwei Transporte sowieso für die Vergasung bestimmt waren. Aber das ist nicht geschehen und wir sind ja nachher auch weiter auf Arbeitstransport gekommen. Ich kam dann ins SS-Zwangsarbeitslager nach Freiberg in Sachsen. Wie wurden Sie denn dann bei einem Appell aufgerufen? Mit dem Namen? Nein. Nein? Ich wurde aufgefordert, vorzutreten. Also wir mussten vor der Baracke Appell stehen und ich wurde aufgefordert, vorzutreten. Ja, wie schade das? Was hat man da zu Ihnen gesagt? Und wir hatten ja eine Häftlingsnummer. Schon Sie in hatten Theresien also doch eine gehabt. Häftlingsnummer. Wie bitte? Sie hatten doch eine Häftlingsnummer. Ja, aber keine eintätowierte. Danach habe ich nicht gefragt. Ich habe Sie gefragt, ob Sie eine Häftlingsnummer hatten. Da haben Sie gesagt, nein. Also jetzt frage ich Sie nochmal. Hatten ja. Sie eine Häftlingsnummer? Ja. Wissen Sie noch, welche Häftlingsnummer das war? 94.000 und etwas war das. Das wissen Sie nicht mehr genau. Haben Sie das nicht bei Ihren Entschädigungsanträgen angegeben? Ich habe eine Nummer, die steht auf dem Ausweis, den ich nach der Befreiung erhalten habe. Aber die habe ich nicht im Kopf. Die haben Sie nicht im Kopf. Danke sehr, ich habe keine Frage. Ist sonst noch eine Frage zu stellen von Seiten der Verteidigung? Haben die Angeklagten eine Erklärung abzugeben oder eine Frage zu stellen? Angeklagter Höcker. Dass die unrichtig sind. Würden Sie, dass sie unrichtig sind? Hm. Nicht zutreffen. Ja. Sonst sind keine Erklärungen. Nein, meine Angaben sind nicht unrichtig. Ich habe nicht erwartet hier von Seiten des Angeklagten, dass er zugibt, was er gemacht hat. Hm. Wenn keine Fragen mehr zu stellen sind, dann ist die Zeugen zu beeidigen. Werden Anträge gestellt zur Beeidigung? Sie ist. Widerspreche. Entschuldigung. Bitte. Welcher Angeklagte war denn das, der eben was erklärt hat? Dem Aussehen nach habe ich ihn nicht wiedererkannt. Aber man darf ja nicht vergessen, wie viele Jahre das her sind. Und damals in der SS-Uniform und so weiter haben sie ja anders ausgesehen. Herr Staatsanwalt, werden Anträge gestellt bezüglich der Beeidigung? Herr Dr. Eckert. Ich widerspreche der Vereidigung dieser Zeugin. Die formellen Voraussetzungen sind erfüllt, da die Zeugin mindestens eine nahe Angehörige in Auschwitz verloren hat. Zur materiellen Frage wird bemerkt, dass die Zeugin sich ausschließlich auf die Namen gerade zweier hier angeklagter Personen besinnen kann, während sie sonst weder über die Lagerabschnitte noch über die Einzelheiten der Rampe noch über irgendwelche zeitlichen oder persönlichen oder örtlichen Verhältnisse nähere Angaben machen kann. Das dürfte hinreichende Veranlassung sein, diese Zeugin in ihrem eigenen Interesse unbeteiligt zu lassen. Nach 61.2. Sonst werden keine Erklärungen mehr abgegeben. Dann nehmen Sie Antrag. Ja. Ich bitte die Zeugin zu beeidigen. Die zweiten Darlegungen sind völlig unzureichend, um als Begründung für die Nichtbeeidigung zu dienen. Die Tatsache, dass die Zeugin Angehörige verloren hat, sollte dem nicht entgegenstehen. Wir haben eine große Anzahl von Zeugen bislang gehört, die in gleicher Weise nahe Angehörige verloren haben und hier beeidigt worden sind. Ich bitte in diesem deswegen hier nicht eine Ausnahme zu machen. Nehmen Sie bitte ein zweimal hinten Platz. Sie wollten noch was sagen? Ja, ich wollte nur sagen, dass ich sehr viele Angehörige verloren habe. Sämtliche Tanten und Cousinen und Onkel sind alle auf diese fürchterliche Art und Weise ums Leben gekommen. Und ich selbst habe auch von anderen Kameraden gesehen, wie Angehörige und wie viele Kameraden selbst ums Leben gekommen sind. Und ich muss sagen, ich finde das empörend, dass der Angeklagte hier das so als null und nichtig erklärt. Das ist so furchtbar gewesen. Also ich weiß nicht, dieser Eindruck, der... Ja, jetzt nehmen Sie bitte mal da hinten Platz. Wir wollen den nächsten Zeugen erst mal hören. Nachher werden wir entscheiden.